Amalia Iwanowna«, wandte sie sich plötzlich an die Vermieterin, »ich sage Ihnen im Voraus, falls Ihre Löffel gestohlen werden, übernehme ich keine Verantwortung.« lachte sie, wandte sich wieder an Raskolnikow, deutete wieder auf die Wirtin und freute sich über ihren Angriff. »Sie hat es nicht verstanden, hat wieder nichts verstanden. Sehen Sie, wie sie mit aufgesperrtem Munde dasitzt, wie eine Eule, eine echte Eule mit neuen Bändern an der Haube.« Das Lachen verwandelte sich abermals in einen unerträglichen Husten, der minutenlang anhielt. Auf ihrem Taschentuch zeigte sich Blut und Schweißtropfen traten auf ihre Stirn. Sie zeigte Raskolnikow schweigend das Blut, und kaum hatte sie sich erholt, begann sie wieder, jetzt mit roten Flecken auf den Wangen, ihm lebhaft zuzuflüstern. »Wissen Sie, ich hatte ihr den sehr delikaten Auftrag erteilt, jene Dame und ihre Tochter einzuladen. Sie wissen doch, von wem ich spreche. Hier musste man in der zartesten Weise, in der geschicktesten Art vorgehen. Sie aber war so ungeschickt, dass diese zugereiste, dumme Person, dieses aufgeblasene Geschöpf, diese unbedeutende Provinzlerin, diese Witwe irgendeines Majors, die sich hier um eine Pension bemüht und bei den Behörden deswegen herumläuft und die sich mit ihren 55 Jahren noch die Augenbrauen schwarz färbt, sich schminkt und pudert, was allgemein bekannt ist, dass dieses Geschöpf sich nicht nur für zu fein hielt, hier zu erscheinen, sondern sich nicht einmal entschuldigen ließ, wie es in solchen Fällen doch schon die allergewöhnlichste Höflichkeit verlangt. Ich kann auch nicht begreifen, warum Pjotr Petrowitsch nicht gekommen ist. Aber wo ist denn Sonja? Wo ist sie nur hingegangen? Ah, da ist sie ja. Sonja, wo warst du? Merkwürdig, dass du sogar am Beerdigungstag deines Vaters so unpünktlich bist. Rodion Romanowitsch, sie soll sich neben sie setzen. Hier ist dein Platz, Sonjetschka. Nimm, was du magst. Nimm von dem Fisch, er ist gut. Gleich wird man noch Blinis bringen. Hat man den Kindern auch was gegeben? Poletschka, habt ihr alles? Gut, gut. Sei ein artiges Kind, Lenja. Und du, Kolja, baumle nicht mit den Beinen. Sitze, wie ein anständiges Kind sitzen muss. Was sagst du, Sonjetschka? Sonja beeilte sich sofort, die Entschuldigung von Pjotr Petrowitsch auszurichten, und sie versuchte so laut zu sprechen, dass es alle hören konnten, gebrauchte, gewählte und ehrerbietige Ausdrücke, die sie absichtlich Pjotr Petrowitsch in den Mund legte. Sie fügte hinzu, dass Pjotr Petrowitsch sie ausdrücklich gebeten habe, Katharina Iwanowna mitzuteilen, dass er unverzüglich, sobald es ihm nur möglich sei, herkommen werde, um in einer geschäftlichen Angelegenheit mit Katharina Iwanowna allein zu sprechen und zu beratschlagen, was man weiterhin unternehmen könnte und dergleichen mehr.